Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße ganz herzlich die 1 Live Hörer und ich begrüße ganz herzlich die Zuschauer von 1 Festival, die WDR Fernsehzuschauer, die kommen ungefähr 10 Minuten später zu uns, aber wir fangen hier schon mal an. Ja, Mittwochnacht, wie immer eine Freitemennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Es geht los mit Lydia. Und Lydia ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Lydia. Hallo. Ja, und was geht's bei dir? Weswegen hast du mich angerufen? Also, es ist die Sache, dass ich war am Freund gehabt vor ein paar Monaten. Und es ist jetzt eigentlich schon seit längerem, mit seit 2-3 Monaten ist das jetzt vorbei. Mhm. Und Wie lange warst du mit dem zusammen? Knapp ein halbes Jahr. Ja. Mhm. Ja, und der hat eigentlich ziemlich schnell dann eine neue Freundin gehabt. Ja. Die hat er auch schon kennengelernt gehabt, wo ich noch mit ihm zusammen war. Ja. Und da habe ich auch mal, weil er immer behauptet hat, sie wäre nur eine gute Freundin, und habe ich gefragt gehabt, ob er sie mir irgendwann mal vorstellt. Hat er gemeint, nö, nicht wirklich und so. Mhm. Dann haben wir auch schon was gedacht, weil er ist mir schon mal fremdgegangen. Mhm. Ja, und jetzt ist jetzt auch knapp 3 Monate mit ihr zusammen. Ja, ihr seid getrennt? Er. Ja. Mit mir ist getrennt, ja genau. Ja. Und dann, er hat dann ziemlich schnell nach 2-3 Wochen, also schon mit der, gerade mit dieser Person zusammengekommen. Mhm. Und von einem gemachten Nest ist andere. Ja, so in der Richtung, ne? Genau. So. Mhm. Und nach 2 Wochen hat er sich bereits mit ihr verlobt. Oh, das ging aber schnell. Das ging richtig schnell, ja. Hammer. Ja, und jetzt nach knapp 3 Monaten mit ihr ist jetzt auch schon schwanger. Ja, geht sehr schnell. Ich finde zu schnell. Aber dir könnte es ja egal sein, weil du aus der Nummer raus bist, oder? Naja, nicht so richtig. Nicht so richtig? Nein, weil er eigentlich nach 3 Wochen, schon wo er mit ihr zusammen war, 3, 4, 5 Wochen, sowas in der Richtung. Also schon verrückt war mit ihr? Ja, richtig, ja. Genau. Stand er bei mir eigentlich schon auf der Matte und wir haben jetzt eigentlich sozusagen momentan eine Affäre. Ach, Sex läuft noch zwischen euch beiden? Mhm. Eine Sexgeschichte? Ja. Eine Sexkiste? Obwohl er verlobt ist mit der Neuen und die Neue schon schwanger ist. Richtig. Hm. Und du? Was empfindest du in der ganzen Geschichte? Eigentlich, sage ich mal, so weit habe ich mich jetzt von ihm eigentlich schon abgekapselt. Also, er bedeutet mir schon noch was, aber jetzt auch nicht mehr so, dass ich sagen würde, ich würde jetzt nochmal eine Beziehung eingehen, wenn er das wollen würde. Hm. Also, Liebe ist da nicht mehr so im Spiel. Dafür hat er mir zu wehgetan, sag ich mal. Wieso pennst du denn da noch mit dem, wenn er dir so wehgetan hat? Ich sag mal, der Sex ist gut. Ja. Das auf jeden Fall. Und gibt auch andere Typen, die guten, ja, Sex. Ja. Gut, aber ich sag mal, da weiß ich schon, was ich hab. Ja. Ja, nun bist du ja noch in der Position, wenn du sagst, ich bin in dir nicht verliebt, ich finde den Sex gut, in einer komfortablen Situation. Die Gearschte ist ja das Mädel, mit der er zusammen ist. Mhm. Weswegen rufst du mich konkret an? Fühlst du dich da doch unwohl drin, oder? Ja, ein Stück weit schon, weil ich sag mal, jetzt ist halt ein Kind unterwegs und das ist gerade nicht so. Aha. Naja, er will sie mir halt irgendwann mal auch vorstellen. Das ist das nächste Problem. Das ist ja noch krasser. Ja, er will Hochzeit oder so will er mich auch einladen, also. Also, was ist denn das für ein Kerl? Wie ist denn der drauf? Ja, der hat, ich weiß auch nicht. Wie alt ist er? 23. Mhm. Wirkt aber noch sehr naiv und sehr unreif. Ja. Finde ich schon. Höre ich denn daraus, dass du dann irgendwie doch ein schlechtes Gewissen hast, dass du da in dieser Beziehung irgendwie mitmischt oder mischt und dich da ein... Sagen wir mal so, gegenüber dem Kind eher wie gegenüber ihr. Mhm. Weil sie kenne ich nicht, ich habe sie nie kennengelernt. Ja. Und irgendwie hat sie sich ja eigentlich auch in meine Beziehung mit ihm eingedrängt. Vielleicht ist das, ja, auch ein bisschen, weiß nicht. Ja. Macht zu haben, dass ich entscheiden könnte, ob die Beziehung hebt oder nicht. Ja. Hört sich zwar gehässig an, aber... Ja, ist auch gehässig. Also, ja, ich weiß. Ne? Und sie hat sich ja auch in dem Sinne nicht eingedrängt, sondern er hat es mitgemacht. Ne? Immer ist derjenige, ja, Hauptschuld, der in eine Beziehung ist, nie der dazukommt. Weil er hätte sagen können, nein, diese Frau ist nebensächlich. Die Ruti hat es versucht, okay, aber er hat grünes Licht damals gegeben. Ja, hast du mit ihm denn darüber schon mal gesprochen, dass du dich da irgendwie nicht so wohl fühlst und dass das irgendwie eine schmierige Geschichte ist, das Ganze? Nicht in der Hinsicht. Also er hat halt auch immer gesagt, hat, ja, dass halt das nie ewig lang gehen wird und so. Dann sage ich, ja, das ist schon richtig, aber ja, wie soll ich das sagen? Also wieder, ich finde, er hat auch gar nicht die Verantwortung allgemein zu der ganzen Sache. Okay, wenn du so hin und her gerissen bist und ein unwohles Gefühl dabei hast und dir auch ein bisschen mulmig vielleicht ist, was da gerade passiert, die ist schwanger, die Frau und so weiter, dann zieh dich doch aus der Sache raus. Gut, du sagst, du hast guten Sex mit dem. Mein Gott, es gibt andere Jungs, die mindestens genauso gut sind. Dann stehst du gut da und für dich auch gut da. Was willst du dich da? Ich weiß nur, ob ich so fair sein sollte gegenüber einer Frau, weil es mir eigentlich auch schon zu oft passiert ist, weil ich eigentlich immer der Gearschte in Beziehungen war, dass ich dann ihr das sagen soll. Und die zweite Frage ist, sie wird mir das wahrscheinlich auch nicht glauben. Mhm. Ich denke mal, da ist ein Kind unterwegs und. Ja, also ich finde fast das Sauberste zu sagen, sich dafür zu entscheiden, einfach rauszugehen. Wenn du jetzt anfängst, mit der Frau zu reden, dann kommen wieder neue Gespräche. Dann meldet er sich bei dir wieder. Und dann musst du dich bei ihr wieder melden. Und hin und her und her und hin. Wenn du dich einfach jetzt ganz strikt von ihm trennst, bist du raus aus der Nummer. Definitiv raus. Hm. Und das war's dann. Schlussstrich drunter. Mehr würde ich da nicht machen. Ja, aber ich weiß, dass es wahrscheinlich trotzdem weiterhin mit dran machen wird. Gut, das ist dann sein Problem und das ist das Problem dann von den beiden. Aber es ist nicht mehr dann dein Problem. Du wirst diesen Menschen nicht ändern. Der wird sein Ding drehen, wie auch immer, bis er es irgendwann kapiert. Aber deine Rolle ist dann gespielt und Schluss aus. Hm? Mhm. Ja, ich würde es so machen an deiner Stelle. Lydia. Ja. Vielleicht ist einfach noch, dass ich, ja, vielleicht ein Stück weit, dass ich mal das Ganze überwunden habe. Ja, ich höre da immer schon noch so ein bisschen dieses Rachegefühl auch noch raus. Oder die Verletztheit. Hm. Stimmt das? Ja, schon. Mhm. Musst du überwinden. Rache ist nicht gut. Rache ist kein guter Lebensbegleiter. Ja, es ist ja nicht jetzt unbedingt die Rache oder so, einfach ihn teilweise dann bei mir zu haben oder so. Ist halt, ja. Dieses Gefühl, einfach nicht alleine zu sein. Ja. Wir hatten ja auch schöne Zeiten. Ja, schon. Aber irgendwie entwickeln sich die Dinge manchmal im Leben ganz anders und dann muss man halt auch eine Weile für ein bisschen durchs härtere Terrain gehen und du bist 21 Jahre erst alt und da wird schon irgendwie was noch laufen. Und hier ganz sicher nicht nur irgendwas, sondern eine ganze Menge noch. Ja. Und dann wirst du den schnell vergessen haben, diesen Burschen. Ich wundere mich auch, dass ihr da gar nicht drüber redet. Wie geht das? Er kommt dann zu dir und dann zack, zack in die Kiste und danach tschüss oder wie? Nee, ich krieg das dann schon mit, wenn sie anruft oder so zum Teil. Ja. Und dass er eigentlich schon genervt von ihr ist und... Wie reagierst du denn darauf, wenn der sagt, ich will euch beide mal zusammenführen, ich will, dass du zu meiner Hochzeit kommst? Was sagst denn du da? Ich denke, dass es bei ihm halt da vielleicht beruht, dass er einfach keinen Streit mit mir haben will. Hm. Er ist jemand, dass er einfach mit allen Leuten gut sich stellen will. Ach so. Oder hat er vielleicht auch Angst, dass du die Bombe hochgehen lässt und es ihr sagst? Ja, ein Stück weit denke ich schon, dass er das hat. Hm. Aber irgendwo macht er auch viele Sachen mit Berechnung. Hm. Weil, also mich dann irgendwo in der Disco zum Küssen oder so, sage ich mal, wenn jemand daneben steht, das genauso tratschen könnte. Hm. Dass er irgendwo das auch ein Stück hoch provoziert. Ich sag's nochmal, Lydia, die sauberste Sache wäre, wenn du dich einfach daraus verabschiedest. Sang- und klanglos. Dann stehst du fein da. Das würde ich dir raten. Ja? Überleg's mal. Ich würd's so machen, Lydia. Mhm. Alles Liebe, alles Gute. Also ich würde auch lieber, dass mir das dann diejenige sagt, wenn sie schon was gemacht hat. Und ich dann auch noch von demjenigen ein Kind drin hätte. Ja, aber wiederum muss sie da ihren Weg auch gehen und sicher, da kann man jetzt schalten, dass du es ihr sagst oder nicht sagst. Ich denke nur, wenn du nichts mehr sagst, dann bist du auch weniger involviert in die ganze Geschichte. Aber zieh dich da raus, wie auch immer, mit Sagen oder ohne Sagen. Zieh dich raus, mach da nichts mehr. Ja? Meine Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Ich alles Liebe. Dir. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, wir warten jetzt auf die Zuschauer vom WDR Fernsehen. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, wir haben eine freie Themennacht, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben. Und jetzt machen wir ein bisschen Musik, bis das WDR Fernsehen da ist. Bis gleich. Meine Lieben, WDR-Fernsehzuschauer, schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich bitte die Verspätung zu entschuldigen. Wir haben hier bei 1 Live und bei 1 Festival schon mit der Sendung angefangen. Jetzt können wir richtig loslegen. Ihr seid auch da, darüber freue ich mich. Mittwochnacht, eine Freitagnacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Ich bin verbunden jetzt mit der Birgit und Birgit ist 21 Jahre alt. Hallo Birgit. Hallo Domian. Hallo Birgit, und was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich vor 4 Wochen meinen Mitbewohner angezeigt habe wegen kinderpornografischen Schriften und sexuellen Missbrauch an seiner Nichte. Oh, dein Mitbewohner? Ja, mein Mitbewohner. Wohnt ihr beide allein in einer WG oder gibt's mir? Ja. Nee, nur wir beide. Wie lange hast du mit ihm gewohnt? Seit letztes Jahr August. Ist das ein Freund von dir? Ja, ich habe ihn schon ein Jahr gekannt. Ich habe ihn auf Arbeit kennengelernt. Er war Gast gewesen damals. Ja. Und er musste bei seiner Wohnung ausziehen. Ja. Und ich hatte dann hier noch ein Zimmer frei gehabt. Und das ist deine Wohnung? Das ist meine Wohnung, ja. So, wie ist es jetzt zu dieser Anzeige gekommen? Wie bist du ihm auf die Schliche gekommen? Was hast du entdeckt? Ja, ich durfte an seinen Computer jederzeit ran und wollte eine Bewerbung schreiben, wollte dann von mir ein Bild mit einfügen und bin halt auf Bilder gegangen und habe dort Bilder von seiner Nichte gefunden. Von seiner Nichte? Von seiner Nichte. Die du kennst? Die kenne ich, die war schon öfters hier gewesen bei uns. Und wie alt ist die Nichte? 11 Jahre. 11 Jahre? Und das waren pornografische Fotos? Ja, genau. Und dann bin ich am Montag dann zur Polizei gegangen, habe ihn angezeigt. Hast du noch weiter, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, hast du noch weiter im PC rumgeforscht, ob du noch andere Bilder findest oder? Nee, weil ich wusste, dass er jederzeit zur Türe reinkommen kann und ich habe den Computer ausgemacht und habe die Wohnung erstmal verlassen. Ja, gut, das reicht ja auch erstmal aus als Eindruck, den du gewonnen hattest. Ja, genau. Dann bist du zur Polizei gegangen? Ja. Ja, und dann? Dann ist am selben Tag noch die Kriminalpolizei gekommen, mit Durchsuchungsbefehl. Und ja, haben eigentlich alles mitgenommen, was rumlag und rumstand. Und haben ihm dann schriftlich was hingelegt, was sie mitgenommen haben und warum sie es mitgenommen haben. Ja. Und er ist dann abends nochmal gekommen. Also ich bin dann zu einer Freundin gegangen, weil ich Angst hatte vor ihm. Ja. Und er ist gekommen, hat es gesehen und ist dann wohl auch gleich abgehauen. Das heißt, abgehauen, wo ist er jetzt? Ich weiß es nicht. Ach, der ist flüchtig. Der ist flüchtig, ja. Die Fahndung läuft. Das heißt, er wird jetzt polizeilich überall gesucht? Er wird jetzt polizeilich gerade überall gesucht, ja. Du hast am Anfang gesagt, wegen Missbrauch an seiner Nichte und pornografischer Bilder. Hat die Polizei dir noch irgendetwas gesagt, dass sie noch andere Dinge gefunden haben im PC? Nein, die habe ich gefunden. Und zwar habe ich seine Sachen ausgeräumt, seinen Schrank. Ja. Und habe dort eine Videokassette gefunden. Ach, die wiederum hatten die Polizisten nicht gefunden? Nein, die haben ihre Arbeit nicht wirklich gründlich gemacht. Verstehe. Und die habe ich dann gesagt, okay, weil die so versteckt war, naja, guckst mal rein, was das ist. Ja. Und der hat den sexuellen Missbrauch komplett gefilmt. Ach, das war eine Kassette, die er selbst aufgenommen hat? Ja, mit meiner Kamera. Mit deiner Kamera? Ja. Wie er mit dem kleinen Kind Sex hat? Ja, genau. Das ist ja unfassbar. Ja, und von Datum und von der Uhrzeit her bin ich nebenan gesessen und habe Fernsehen geguckt, während das nebenan passiert ist. Und du hast gedacht, dass die Nichte ist einfach so zu Besuch da, ist halt Verwandtschaft, ja. und die machen sich ja einen netten Tag. Du hast nichts davon mitbekommen, nichts gehört, das Kind war mucksmäuschenstill. Ja. Das ist ja heftig. Das ist ja heftig. Dann bist du mit der Kassette natürlich zur Polizei gegangen. Ja. Und die haben das dann beschlagnahmt und sich angeschaut. Ja, und gestern habe ich bei der Kripo angerufen. Ja. Weil ich habe die Zeugenaussage gemacht, aber noch nicht unterschrieben. Mhm. Und habe jetzt gefragt, wie das jetzt ausschaut, weil ich jetzt auch erstmal wegfahre das Wochenende. Mhm. Und da hat er gesagt, er meldet sich jetzt, weil ich muss nochmal einige Bilder nochmal mit angucken, ob ich noch mehr Kinder erkenne. Ach, da sind auch noch andere drauf. Ja, auf den Bildern sind auch noch andere Kinder zu erkennen. Du hast das gar nicht alles so genau dir angeguckt, sondern nur wahrscheinlich schnell rein und wieder dann raus aus dem Videorekorder. Ich habe nicht viel Wert drauf gelegt. Ich verstehe, natürlich, ja. Ja, und jetzt muss ich halt nochmal das Material mitsichten, komplett. Was ja eine sehr unangenehme Aufgabe ist. Eigentlich schon, weil ich habe es eigentlich so gut wie es geht verdrängt. Ich lenke mich sehr viel ab. Mhm. Gut, ab und zu kommt es halt nochmal hoch und dann bin ich auch schon fertig, weil die Kripo hat halt auch gesagt, er ist einschlägig bekannt, was ich nicht gewusst habe. Mhm. Und mit Rache ist zu rechnen. Ich habe jetzt auch vor kurzem in seinen Sachen noch eine Handgranate gefunden. Da war dann hier noch das Sprengstoffkommando da. Ach du lieber Gott, eine Handgranate bei euch in der Wohnung. Und da hat auch das Ding gefehlt, wo man rauszieht und sie dann wegwirft. Das hat schon gefehlt gehabt. So, jetzt, er weiß aber, dass du das Ganze ins Rollen gebracht hast, das ist schon mal klar. Ja, das weiß er. Das weiß er, also das ist schon mal definitiv so. Jetzt stehst du vor der Aufgabe, Montag dahin zu gehen und dir diesen ganzen furchtbaren Dreck nochmal anzugucken. Ja, genau. Mhm. Und irgendwie ist es auch so, mich verfolgt das schon mein ganzes Leben lang, dieser Missbrauch. Warum? Als ich damals geboren wurde in dem Jahr, ist mein Vater für 10 Monate ins Gefängnis gewandert, weil er meine Schwestern missbraucht hat. Hm. Daraufhin hat meine Mutter mich mein Leben lang als Schandfleck der Familie bezeichnet. Dich? Ja. Warum? Weil ich genau in der Zeit entstanden bin. Und jedes Mal, wenn sie mir in die Augen geschaut hat, hat sie die Tat von damals gesehen. Mhm. Dann bin ich mit 11 Jahren von ihrem damaligen Freund missbraucht worden und mit 17 bin ich nochmal von einem Bekannten von mir missbraucht worden. Das ist ja unfassbar. Und dann findest du auch noch so ein Material und wohnst auch noch mit so einem Typ zufälligerweise zusammen. Ja. Der wirklich durch einen Zufall in dein Leben gekommen ist, dieser Mann. Ja. Mhm. Und ich habe halt, nachdem ich jetzt seine Unterlagen sortiert hatte und ihm dann seinen Bruder ausgehändigt habe, habe ich halt auch gefunden, dass er im Januar diesen Jahres wegen derselbigen Sache auf Bewährung verurteilt wurde. Was hattest du denn so für einen Eindruck von dem, wenn man ein Jahr ungefähr zusammenwohnt mit jemandem, dann lernt man den ja auch schon kennen. Er ist ein ganz Lieber. Er ist wirklich ein ganz Lieber und er war immer besorgt darum, dass es mir gut ging. Mhm. Er hat es mir auch sofort angesehen, weil bei mir lief auch nicht alles so glatt mit meiner Mutter und so und mit meiner Familie. Ich habe nach 20 Jahren erst meine anderen 2 Brüder kennengelernt. Ja. Und das war halt alles ein bisschen viel und er war immer besorgt um mich, dass es mir gut geht, dass es mir an nichts fehlt. War das so eine richtige WG? Also mit gemeinsamem Frühstücken mal oder mal ein Essen zusammen machen? Ja, genau. Sowas war das. Also ihr habt nicht nur nebeneinander so gelebt und gewohnt. Nee, ich hab mich um den Haushalt gekümmert, ich habe seine Wäsche mitgemacht. Umso schlimmer ist das ja, wenn man das dann sieht und kapiert, mit was für einem Typ man da zusammen gelebt hat. Ja, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Das glaube ich. Ich kann es nicht verstehen. Bist du ein bisschen noch am Zögern, ob du da Montag hingehen sollst? Ja, ich gehe auf jeden Fall hin, weil ich muss ja hingehen, nachdem ich ja die Zeugenaussage schon gemacht habe. Ja. Ich muss unterschreiben. Ja. Ich weiß halt nur nicht, ob ich das verkrafte, die Bilder noch mal mit anzuschauen. Mhm. Ja, also ich finde grundsätzlich auch, dass du es machen musst, um eventuell dann noch andere Kinder zu schützen oder zu helfen oder was auch immer. Ja. Hast du der Polizei gesagt, welche Schwierigkeiten du hast? Und dass dir das sehr viel ausmacht? Ja, ich habe halt auch gesagt, dass ich, nachdem, wie mich die Kripo auch behandelt hat und so, habe ich mir auch die Frage gestellt, ob das überhaupt richtig war, ihn anzuzeigen. Mhm. Weil die haben mich wirklich teilweise so als Täter schon hingestellt, weil die können das nicht verstehen, dass ich das nicht mitbekommen habe. Mhm. Ja, das sollten sie aber verstehen, dafür gibt es ja 100.000 Fälle in der in der Kriminalgeschichte, wo selbst Ehefrauen völlig baff sind, wenn sie irgendwas über ihre Ehemänner erfahren. Ja, die haben auch gesagt... Na, worauf ich hinaus wollte, war jetzt auch noch, gibt es keine Hilfe von Seiten, keine psychologische Hilfe von Seiten der Polizei, dass man dich eben nicht... Gar nichts. Nein, das geht doch nicht an. Wo das hier mit der Handgranate war, da hat mich der eine Polizist, den kenne ich noch von früher, hat er mich gefragt, wie ich das denn verkrafte und ob ich arg Angst hätte und so. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, das Einzige, was passieren könnte, im schlimmsten Fall, wenn er mich findet, er bringt mich um. Mhm. Da guckt er mich ganz geschockt an und sagt, ist das jetzt Galgenhumor oder wie? So, ich finde, dass wir werden dir jetzt gleich mal einen Kontakt herstellen zum Weißen Ring. Sagt dir der Weiße Ring etwas? Ja, der sagt mir was, weil meine Schwester da auch war. Hast du mit denen schon mal gesprochen? Nee, habe ich noch gar nicht. So, das wird meine Psychologin gleich mit dir besprechen. Dann hoffe ich, dass das noch schnell zu organisieren ist, und ich bin sicher, dass es möglich ist, weil ja immerhin noch ein paar Tage Zeit sind, dass du das vielleicht sogar organisiert vom Weißen Ring ein Psychologe mit dir dorthin geht. Oder dass sich direkt danach ein Psychologe mit dir beschäftigt und dich ein bisschen auffängt nach dem, was du da dann vielleicht, ich weiß nicht, wie lange dir das Zeug angucken musst. Vielleicht eine Stunde oder so, vielleicht noch länger, ich weiß es nicht. Dass er auf jeden Fall jemand ist, der sich da um dich beschäftigt. Ich muss erstmal sagen, ich bin entsetzt darüber, dass die Polizei dir nicht hilft. Und immerhin hast du das Ganze ins Rollen gebracht und du wirst die Frau sein, der Mensch sein, der dieses Schwein irgendwann vielleicht hinter Schloss und Riegel bringt. Ja, die legen das auf, als wäre das Rache, als hätte ich einen Streit mit ihm gehabt und würde ihm das unterschieben. Absurd ist das. Ja, ich meine, er sei bekannt, er sei... Also müsste ganz viel getan werden, dass dir geholfen wird, dass du da stabil bei bleibst und dass du so wenig Angst wie möglich hast und dass du da nicht seelischen Schaden nimmst. Also, ich glaube, dass über den Weißen Ring zu gehen eine sehr richtige Überlegung ist. Deshalb würde ich jetzt sagen, du legst bitte auf und meine Psychologin, die Simone, ruft dich an. Ich finde, von meiner Seite möchte ich noch sagen, dass ich das sehr, sehr toll und sehr mutig finde, was du da gemacht hast. Respekt, das hätte vielleicht manch einer wirklich nicht getan. Ja. Ich finde es toll, dass du es gemacht hast und wünsche dir alles Gute, dass du da heil und gut rauskommst aus der ganzen Geschichte. Ja, danke schön. Alles Liebe, Birgit. Du legst auf und wir rufen gleich zurück. Alles klar, okay. Danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Lisa und Lisa ist 23 Jahre. Guten Morgen, Lisa. Ja, hallo Domian. Du klingst aber weit weg. Ja, weiß nicht, ich habe Handy auf Freisprechen, vielleicht liegt es daran. Ja, wenn du es vielleicht richtig so an den Mund nehmen könntest zum Reinsprechen, wäre besser. Ja, Freisprechen? Ja, ist besser, klingt besser. Ja? Ne? Okay. Freisprechen klingt dann wie aus der Dose und aus... Ja gut, das kann vorkommen, stimmt. Ja. Lisa, um was geht's denn? Mein großes Problem ist, ich habe ein Problem mit meinem Freund. Nämlich, die Sache ist, ich bin ja 23, aber ich habe in meinem Leben halt erst zwei Beziehungen gehabt. Das ist jetzt die zweite. Ja, okay. Ich habe auch als Teenager irgendwie nicht so eine Austobezeit gehabt und so. Hatte nichts mit Jungs, und mit dem ersten, mit dem ich was hatte, kam dann halt eine 5-jährige Beziehung bei raus. Dann hatte ich danach zwischen diesem und meinem jetzigen Freund 2-3 Monate, wo ich dann Affären hatte. Und in der Zeit habe ich dann SM kennengelernt. Oh. Und das ist jetzt eigentlich das große Problem. Also, rekapituliere nochmal. Eine lange Beziehung, das war der erste Freund. Genau. Dann ein paar Monate quasi solo. In dieser Zeit SM-Praktiken kennengelernt. Also von 0 auf 150 gegangen. Ja, so krass jetzt auch nicht, aber immerhin kennengelernt. Kennengelernt halt. Und dann in die jetzige Beziehung gekommen. Genau. Und ich dachte eigentlich auch, dass mein jetziger Freund damit was anfangen könnte, weil er hat zum Beispiel eine Gerte dekotechnisch irgendwo rumstehen, oder er hat auch Fetischbilder an den Wänden, an den Wänden und so. Und wie lange bist du denn mit deinem jetzigen Freund schon zusammen? Über ein Jahr mittlerweile. Und da läuft aber nichts SM, sondern Blümchensex. Ja, das jetzt auch nicht, aber ich meine, wir reden viel darüber und versuchen auch irgendwie eine Lösung zu finden. Ja. Aber die Sache ist, wir kriegen es einfach nicht in den Griff. Weil für ihn ist das, was für mich Minimum ist, von der Menge her, ist das schon zu viel. Weil er halt für sich festgestellt hat, das ist nichts für ihn, weil er mal in einer Beziehung das schlechte Erfahrung mitgemacht hat. Und wir wissen jetzt halt irgendwie überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Auch wir haben schon probiert irgendwie mit einem anderen Paar, das hat sich dann auch verlaufen. Oder er möchte aber auch nicht, dass ich alleine irgendwie was mache. Und wohin gehen denn deine Interessen? Wohin, was ist für dich so das Optimale? Also das, das Optimale, beziehungsweise das, was wir eigentlich abgestimmt hätten, womit ich klar gekommen wäre, wäre halt einmal im Monat irgendwie ein Wochenende zu zweit zu machen, ja, oder halt sich mit einem Paar zu treffen. Verstehe. Und für mich das Optimale ist halt wirklich, dass man quasi, ich bin ja jetzt devot, und dass man den Schmerz irgendwie mit dem Sex verbindet, das finde ich schon sehr interessant. Wie hart möchtest du es denn haben? Nicht extrem hart. Also wahrscheinlich würden mich echte SMler eher auslachen. Sag mal, damit ich es ein bisschen einschätzen kann. Ja, ich kann so Gärtenschläge, das geht gerade noch so eben, wenn es nicht mehr als 10 sind, aber darüber ist schon nicht machbar. Die und Schläge auf den Po? Genau. Ja? Ja. Was noch? Ansonsten stehe ich eigentlich mehr so auf diese Unterwerfungssache, wenn ich dann jetzt irgendwie gefesselt wäre oder, ja, oder sowas, ne? Verbal gedemütigt wirst? Das nicht unbedingt, das nicht, aber ne. Also gefesselt, also, und ja. Ja, ich bin auch im echten Leben halt irgendwie ganz anders. Das ist jetzt einfach nur so ein Gag für mich quasi und auch eher ein Spiel, als dass ich das jetzt ernst nehme. Und das Problem ist auch, weil ich war ja in dieser Affäre, die ich hatte, war ich dominant, ja, und habe nach einer Zeit dann halt bemerkt, ja okay, fehlt mir jetzt nicht, als die Affäre dann auseinanderging, muss ich jetzt nicht unbedingt wieder haben. Und ich habe halt die Befürchtung, quasi eigentlich eher die Gewissheit für mich selber, dass ich das einfach nur nochmal ausprobieren will und dass das nach einem halben Jahr oder Jahr so rum halt auch vorbei wäre. So. Und dafür würde ich dann jetzt quasi die Beziehung opfern. Also ich halte mal fest, dein Freund hat da eigentlich überhaupt nichts mit dem Hut. Genau. Der hat keinen Bock, dir den Hintern zu versohlen. Der hat keinen Bock, dich zu fesseln und in die Ecke zu legen. Mhm. Und weiß ich, was man da noch für eher harmlose Sache. Das ist nicht sein Ding. Nee. Der würde sich komplett verbiegen dabei und hätte dabei nichts. Das würde ihn null antun. Ich verbiege mich jetzt halt seit einem Jahr relativ komplett, ne? Ja. Und leider auch ziemlich drunter. Ja. Das heißt, eure Sexualität, so wie sie jetzt läuft, ist für dich nicht befriedigend. Doch, das schon, das aber so. Sie könnte besser sein. Also sagen wir mal 70-80% ist es schon, aber ich weiß, dass es besser sein könnte und ich habe halt diesen Drang noch, das auszuprobieren, also, weil ich auch noch nicht viel Kontakte hatte. Interessant finde ich ja deine Überlegung, die du gerade formuliert hast. Es kann sein, dass ich das nur noch auch nochmal testen will, so wie ja, dann, ja. Und es kann sein, dass sich das Ganze dann in Luft auflöst. Ja, ja. Und das glaubt er mir halt nicht so ganz. Wir hatten jetzt irgendwie gestern auch die Abmachung gemacht, dass wir mal eine Beziehungspause einlegen, weil er dann so gerade eben damit leben könnte, wenn ich dann was mit anderen habe und mich austoben kann. Aber dann kam jetzt heute irgendwie der totale Knall, auch wegen noch ein paar anderen Gründen. Und jetzt weiß ich irgendwie überhaupt nicht weiter. Mhm. Frage nach der Herzensverbindung, Liebe, große Gefühle auf beiden Seiten. Ich meine, er ist 38 und hat mir gesagt, ich bin seine drittlängste Beziehung und die große Liebe. Er ist 38. Wir verstehen uns wahnsinnig gut, wir sind genau auf einer Wellenlänge, alles ist super, wir lieben uns total. So, und weißt du, warum ich gerade so erstaunt sage, ach, er ist 38, dann hat er ja nun schon einen Großteil seiner Erfahrung gemacht. Ja, ja. Und er genau weiß, das ist das Problem. Ja, und dann würde ich eigentlich auch von ihm verlangen. Also die Grundvoraussetzung ist super. Da sind zwei Leute, die haben sich wirklich lieb. Mhm. Du sagst, du liebst ihn und sonst klappt eigentlich alles super. Und er liebt dich auch. Dann müsste er, finde ich, ich weiß, das ist jetzt leicht gesagt, aber ich sage es trotzdem mal so aus der Theorie heraus, müsste er eigentlich die Größe besitzen und zu sagen, komm Lisa, dann mach dein Ding, geh irgendwo hin und lebe mal diese Sexualpraktik aus. Das beschädigt unsere Beziehung und unsere Liebe nicht. Wir haben Im Gegenteil, wir haben auch noch unsere Sexualität. Und du hast das erstmal aus dem Kopf raus. Und vielleicht löst sich das Ganze ja sogar auf. Vielleicht, wenn es sich nicht auflöst, dann wird das sowieso... Kann man immer noch weitersehen, ja. Dann genau. Das war ja wie gesagt eigentlich auch die Regelung bis gestern und dann ist dann halt irgendwie noch was dazwischen gekommen. Also ich finde schon, von einem 38-jährigen Mann könnte man dieses, oder was heißt Mann, wenn es umgekehrt eine Frau wäre, würde ich es genauso sagen. Von einem 38-jährigen Menschen könnte man diese Größe eigentlich einfordern. Ich verstehe das. Ja, er hat halt auch Angst von wegen, dass es dann doch absolut meine Sache ist. Ja, natürlich. Ich kann was Besseres kriegen und bin dann weg. Ja, aber du bist sowieso weg. Wenn es wirklich deine Sache ist, dann bleibst du noch zwei, drei, vielleicht ein Jahr bei ihm. Und die Sehnsucht ist so groß, dann brichst du eh aus und suchst es dir. Das muss ihm klar sein. Indem er dich quasi einsperrt, bringt er keine Lösung für das Problem. Natürlich ist das Risiko groß, was heißt groß, es ist ein Risiko da, wenn du ausscherst und deine Erfahrung machst, dass du vielleicht erstmal so richtig auf den Trichter kommst, kann ja sein. Aber es kann auch sein, dass es eure Beziehung sehr entspannt und sogar noch festigt. Ja. Eben, und das ist nach einem halben Jahr bei mir eh vorbei wäre vielleicht, ne? Ja, genau. Also, Hoffnung habe ich ja noch. Ich kann deine Position gut verstehen. Du bist jung und hast noch nicht viel Erfahrung gemacht und hast da irgendwie so ein bisschen Blut geleckt und würdest das gerne weiter ausprobieren. Und, ja, ja. Und das ist ja, so wie ich es verstanden habe, eine reine sexuelle Geschichte, ne? Die du da möchtest, praktizieren Fall. Möchtest, ja. Weil, wie gesagt, ansonsten ist es der perfekte Mann, mit dem man echt sein Leben verbringen möchte. Also man kann es ihm nicht aufdrängen, das ist klar. Aber ich würde dich jetzt nochmal bestätigen und dich ermutigen, dieses klar auch nochmal ihm so vorzuschlagen, dass es für eure Liebe gut ist, wenn er dir ein bisschen Freiraum gibt. Oder wenn ihr euch eben entscheidet, wir gehen mal für ein paar Monate quasi so ein bisschen aus der Beziehung raus, wenn man das dann ja, so... Ja, das wäre für mich auch in Ordnung, wenn das halt sein, wenn das für ihn leichter ist, dass wir dann erstmal nur befreundet sind. Okay. Weil er meinte auch, er sucht dann nicht aktiv nach einer anderen Freundin und so und würde halt abwarten. Okay, wenn man das ist halt das erste Mal, dass er das sowieso vorgeschlagen ja, hat. Ja, wenn es so über eine solche Definition läuft, dann macht es halt so. Aber mach es. Ich höre das raus, dass du da so neugierig bist und das wirst du eh nicht mehr los. Also du denkst auch, dass man das nicht irgendwie abstellen kann. Nee, ich finde, ich finde auch in dem Fall, dass man das ausprobieren muss, so wie in deinem Fall, dass man das ausleben sollst und probieren sollst, ob es dein Ding ist. Vielleicht löst es sich ja sogar wieder auf. Wenn es absolut deine Welt ist, dann wirst du sowieso nicht auf Dauer mit einem Mann zusammen sein können, der damit nichts anfangen kann. Mhm. Aber das weißt du ja im Moment alles nicht. Du bist ja noch in der Suchphase. Ja. Also. Ja, nichts anfangen ist ja wie gesagt auch anders, weil er hat das ja auch gehabt, auch bei Affären und so, und dann verletzt es mich auch gerade, wenn er sagt von wegen, ja, die Frau, die ich liebe, die kann ich nicht schlagen, aber bei einer Affäre, wenn die das geil findet, dann ist es in Ordnung. Und das ist halt eben auch was mich verletzt, weil irgendwie degradiert mich das als Freundin meiner Meinung nach, weil dann ja meine Wünsche weniger respektiert werden. Ich kann auch seine Meinung nachvollziehen von wegen, dass er sagt, ja, das hat mit Gefühlen zu tun und das geht dann nicht, aber... Na, ich weiß halt nicht. Nee, das habe ich überhaupt nicht verstanden, was du jetzt gesagt hast. Wenn er eine Beziehung, eine Affäre hat, dann kann er das, oder wie? Dann ist es für ihn eher in Ordnung. Es ist, wie gesagt, nicht sein Ding, aber er kann da eher mit umgehen, wenn er die Frau nicht liebt, als wenn er die Frau wohl liebt, ne? Das ist die Sache, genau. Ja gut, vielleicht ist er so gestrickt, ne? Dass es für ihn so ist. Aber ich glaube, wir haben alles gesagt. Rede nochmal mit ihm, versuche es auf so einer Basis zu regeln, in der Hoffnung, dass eure Liebe erhalten bleibt und ihr weiter zusammen glücklich sein könnt. Ja. Ja? Liebe Lisa. Dankeschön, dass mir auf jeden Fall weitergeholfen. Ja, alles Liebe, alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, morgen heißt unser Thema, da möchte ich euch jetzt darauf hinweisen, morgen haben wir ein ernstes Thema, ein sehr ernstes und auch sehr trauriges Thema. Das Thema heißt, mein Kind wird sterben. Ich möchte gerne morgen mit Eltern sprechen, wenn die Eltern das natürlich auch gerne wollen, deren Kinder vielleicht sehr schwer krank sind oder die einen Unfall hatten und aufgrund dessen wahrscheinlich nicht mehr lange überleben werden. Mein Kind wird sterben. Das ist unser Thema morgen. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann könnt ihr euch wie immer schon per Mail anmelden unter domain@wdr.de. Bitte nicht die Telefonnummer vergessen. Oder morgen ab 0 Uhr bei uns anrufen. Da sind wir ja schon da. Die sind die Leitungen geschaltet. Die Sendung beginnt hoffentlich morgen pünktlich dann auch auf allen Kanälen um 1 Uhr hier auf 1Live, wieder Fernsehen und bei 1 Festival. Mein Kind wird sterben. Unser Thema morgen Nacht. Hier ist Fatima. Und Fatima ist 16 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Hallo. Fatima, weswegen rufst du mich an? Also mein Thema ist das, ich bin unfreiwillig schwanger. Unfreiwillig schwanger? Mhm. Wie ist das passiert? Ja, das war vor einem Monat auf der Hochzeit von meiner Schwester. Ja. Ich wohne in einem Hochhaus und da war auch viele eingeladen, viele Türken. Ja. Und auf der Rückfahrt, da hat mein Vater dann zu mir gesagt, ich soll mit meiner kleineren Schwester, die ist 2 Jahre alt, unserem Nachbarn zurückfahren. Und dann auf dem Weg ist meine Schwester hinten im Auto eingeschlafen, dann war wir alleine. Ja, und dann ist es passiert. Mit dem Nachbarn? Ja. Dass der Nachbarn dich auf dem Rücksitz? Nee, nicht auf dem Rücksitz. Wir sind ausgestiegen auf der Wiese. Ach so. Und wer hat das Auto gefahren? Hab ich das nicht kapiert? Er ist gefahren. Ja. Er ist gefahren. Und er hat dich dann auf der Wiese verführt. Mhm. Wie alt ist er? 27. Mit dem hast du vorher aber nichts zu tun gehabt? Nein, vorher gar nichts. Er ist selber verheiratet, hat jetzt 2 Kinder. Ja. Hat er dich zum Sex gezwungen? Nein, das hat er nicht. Du hast das schon freiwillig mitgemacht? Ja. Das Ganze ist jetzt erst einen Monat her. Mhm. Woher bist du sicher, dass du schwanger bist? Ich wusste, dass ich eine Woche später meine Tage bekomme, ist aber nichts passiert, habe ich dann einen Schwangerschaftstest gemacht, der ist dann positiv aufgefallen, und dann habe ich mir gedacht, da kann irgendwas nicht stimmen. Ja. Und dann bin ich 2 Wochen später doch zum Arzt gegangen und die haben mir das dann bestätigt. Aha. Das ist also jetzt definitiv so, sind wir vielleicht mit den Wochen hier so ein bisschen durcheinander gekommen, aber es ist definitiv so, ja, das ist definitiv, ja. Wer weiß denn das schon? Nur meine beste Freundin. Und er. Ach, er weiß es auch? Ja, er weiß es. Und was sagt er? Er will es nicht. Er hat selber 2 Kinder, gerade das erste ist selber 2 Monate alt, das kleine von dem. Und der andere ist 6. Er will es nicht. Aber der junge Mann weiß, wie man Kinder entstehen lässt. Ja, das weiß er. Ja, das weiß er offensichtlich. dann mal an einen Gummi zu denken, ich meine, da hättest du auch dran denken müssen, aber er ist nun auch etwas älter. Habt ihr beide nicht dran gedacht? Mm-mm, gar nicht. Was natürlich Wahnsinn ist, ne? Du weißt ja nur auch, wie man schwanger wird. Ja. Ja. Du nimmst nicht die Pille? Nee, nehme ich nicht. Und einfach so mit einem Typ zu schlafen, ohne Verhütung, ist natürlich Wahnsinn. Ist absoluter Wahnsinn. Und du bist 16 Jahre erst alt. Ja. Was wird denn deine Familie sagen? Die werden das niemals verstehen, niemals. Was denkst du denn jetzt so für dich, so ganz im Stillen, im Herz? Eigentlich will ich es. Das heißt, wenn du ganz frei entscheiden könntest, wenn da keine Gesellschaft und keine Familie und so wäre, würdest du sagen, okay, ich versuche es irgendwie zu schaffen. Ja. Was machst denn du? Bist du noch Schülerin oder hast du... Ja, ich bin noch Schülerin. Bis Freitag kriege ich meinen Abschluss. Was für ein Abschluss? Ein Realabschluss. Realschulabschluss. Und was war jetzt weiter geplant? War eine Lehre geplant oder was wolltest du machen? Nee, ich wollte weiter Realabschluss nach Klasse 10 machen. Weil ich habe jetzt erst Realabschluss nach Klasse 9. Ach so. Und will jetzt nach Klasse 10 machen. Ah ja. Das ist natürlich jetzt, wäre dann alles nicht so möglich. Spielen wir mal einfach mal so die Möglichkeit durch. Nehmen wir mal an, du würdest das Kind bekommen. Ja. Yeah. Wo würdest du wohnen? Auf jeden Fall nicht zu Hause. Auf jeden Fall nicht zu Hause, weil die Eltern würden dich rausschmeißen. Das sowieso. Ja. Wie groß ist die Familie? Wie viele Geschwister hast du? Wir sind insgesamt 6. 6. Gibt es ältere Geschwister auch? Ja, 2. Meine älteste Schwester ist 18, die andere ist 17, dann bin ich. Ja. Die würden das auch nicht verstehen oder könnte es sein, dass die zu dir halten? Ich weiß es nicht. Vielleicht die ältere. Und von Mama und Papa, gibt es da vielleicht einen, der eher sagt, na okay, wir müssen das Mädel irgendwie durchziehen? Oder sind beide ganz hart? Beide ganz hart, die würden das niemals verstehen. Das heißt, wenn er verheiratet ist und selbst 2 Kinder hat, das geht nicht. Das heißt, das ist auch alles irgendeine Schande dann. Du sagst, du hast mit deiner besten Freundin gesprochen. Was sagt die? Sie sagt, ich soll es, wenn ich möchte, soll ich es zur Welt bringen. Und wenn nicht, soll ich es abtreiben. Aber ich will es nicht abtreiben. Was meint denn die beste Freundin? Ich meine, beste Freundinnen wissen ja immer sehr gut über die ganzen Verhältnisse Bescheid, in denen man so lebt. Wenn du es zur Welt bringen würdest wollen und sollen, wie sollte das alles funktionieren? Mit Wohnen, mit Geld und so weiter? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall nicht zu Hause leben. Wäre das denn für dich eine Überlegung? Könntest du dir das vorstellen, von zu Hause dann wegzugehen und auch im Streit dann zu gehen? Ja. Das schon? Hab ich schon mal gemacht. Ach, hast du schon mal gemacht? Bist eine Aufmüpfige. Ja. Ja. Ja, Fatima. Also ich meine, ihr habt ja wirklich einen Riesenfehler gemacht. Das muss ich nochmal sagen. Verhütung, Verhütung, Verhütung. Erstmal, um nicht schwanger zu werden und auch, um sich vor Krankheiten zu schützen. So, nun ist es aber passiert. Dann finde ich eigentlich ja auch immer, dass das Leben Vorrang hat. Und dass man dann auch sich für das Leben entscheiden sollte. Auch wenn es schwer wird. Aber ich kann hier keine Schwangerschaftsberatung machen. Das ist gar nicht meine Aufgabe und das darf ich auch gar nicht. Das ist so meine private Meinung. Sicher gibt es auch viele Gründe, wo man sagen kann, okay, da ist eine Abtreibung auch gerechtfertigt. Das kann und will ich nicht entscheiden. Ich kann dir mal sagen, was ich toll finde an dir, dass du sagst, mit deinen 16 Jahren, okay, irgendwie will ich das. Ich finde toll an dir, dann würde ich auch in Kauf nehmen, dass meine Familie gegen mich ist. Ich würde es dann irgendwie schaffen vielleicht auch und man schafft das auch irgendwie. Das finde ich schon toll. Das zeigt mir schon, dass du eine junge, selbstbewusste Frau bist und so dein Ding im Kopf hast. Ist so, ne? Mhm. Ja. So, ich finde, du brauchst erstmal eine richtige, handfeste, gute Beratung. Yeah. Mit allem drum dran, mit allem, was jetzt da für Fragen aufkommen. Schritt Nummer 1 ist das Gespräch jetzt mit meiner Psychologin im Hintergrund. Okay. Ja, Schritt Nummer 2 ist, sie wird dir Anlaufstellen geben, wo du hingehst. Mhm. Wo kompetente, neutrale Menschen sind, die sich mit dir unterhalten, die alles im Detail durchsprechen. Das heißt, du musst jetzt auflegen, meine Psychologin, die Simone, ruft dich an. Mhm. Und ich wünsche dir alles Gute und okay. viel Kraft für das, was für das du dich da jetzt entscheiden wirst. Okay, danke, Domi. Alles Liebe. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, es ist 1.40 Uhr und 31 Sekunden. Das ist die allerbeste Zeit für eine kleine Postecke. Ich habe Post bekommen von Stefan aus dem Saarland und Stefan schreibt, hallo Domian, ich bin in Sachen Freundschaft ein gebranntes Kind. Mein bester Freund ist gerade dabei, mich im Stich zu lassen. Nun sehe ich deine Sendung fast regelmäßig und du bist für mich sowas wie ein guter Freund geworden. Ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub, tanke viel Kraft, damit du uns danach wieder so viel emotionale Geborgenheit geben kannst. Beste Grüße, Stefan. Sehr netter Brief, sehr nette Mail. Vielen Dank. Eine Mail vom anderen Ende der Welt. Und zwar lese ich hier, hi Jürgen. Schöne Grüße aus Australien, wo ich seit 7 Jahren lebe. Ich bin ein großer Fan von dir und deinem Team. Macht weiter so, Groß Christian. Aber, wie es im Leben halt so ist, es gibt auch ganz andere Meinungen. Und da möchte ich euch auch eine vorlesen. Hier, hallo Domian, ich habe deine Sendung jetzt 2-3 Mal verfolgt und muss sagen, sie ist von abstoßendem Voyeurismus geprägt. Zudem finde ich absolut schlimm, wie du dich über Abwesende lustig machst. Das ist unerträglich und entspricht dem Niveau psychologischer Berater in bunten Blättern. Ich werde mir jedenfalls deine Sendung nicht mehr antun. Mit freundlichem Gruß, Jochen. Dann eine Mail, die mich sehr gefreut hat, und zwar von Petra. Sicher werden sich vielleicht einige von euch noch an die Petra erinnern. Ich lese die Mail mal vor. Petra, 39 Jahre alt, schreibt, liebes Domian-Team. Ich habe in der Nacht zum 16. Mai bei euch angerufen und von meiner bevorstehenden Chemotherapie gesprochen. Ich leide an Lungenkrebs. Mein Anruf hatte eine riesige Resonanz. Ich habe über 100 mutmachende Mails von euren Zuhörern bekommen. Dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Ich werde versuchen, alle zu beantworten. Mir geht es momentan den Umständen entsprechend ganz gut. Der erste Zyklus der Chemo liegt hinter mir. Und mir ist es sehr wichtig, deinen Zuschauern und deinen Zuhörern Danke zu sagen. Liebe Grüße, Petra. Wir sagen nochmal liebe Grüße zurück und weiterhin alles Gute und gute Besserung, Petra. So, und Steffen und Isa mit einer sehr oft und immer wieder gern gestellten Frage. Servus Domian, warum steht bei dir im Hintergrund immer ein weißer Elch? Jetzt muss ich nochmal was klarstellen. Ich weiß es gar nicht genau, ob ich euch den schon mal so richtig von Nahen gezeigt habe. Ich mache das mal jetzt ganz einfach. Ich erkläre das für die Radiozuhörer. Ich gehe nach hinten zum Studio und hole den weißen Elch, der gar kein weißer Elch ist, nach vorne. Dieses weiße Wesen hier ist nämlich ein Hirsch. Ein weißer Hirsch. Und da ich Hirsche sehr gerne mag, ist das so ein Maskottchen dieser Sendung geworden. Und mein Kollege und Mitarbeiter Roland Lohr hat in irgendeinem Geschäft diesen Hirsch mal vor vielen Jahren entdeckt und mir den geschenkt. Und da haben wir gesagt, da wir hier in diesem Studio nicht viel an Requisiten haben, weil das ist ja nun ein alltägliches Hörfunkstudio, wo tagsüber Radioprogramme gemacht werden, dekorieren wir ganz einfach unser Studio mit diesem schönen weißen Hirsch. Kein Elch, mit diesem weißen Hirsch aus Porzellan. Und dann darf er mal jetzt bis zum Ende der Sendung heute hier stehen bleiben. Nee, da könnt ihr ihn gar nicht sehen. Soll ich ihn hier hinstellen? Ja, dann seht ihr mal so ein bisschen das Gehirn. Das sieht doch auch ganz, das sieht auch ganz lustig aus. So, Ende der Postecke. Und weiter geht es mit dem Stefan. Stefan ist 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Um was geht's? Es geht um das Thema Kleptomanie. Kleptomanie? Ja. Also der Zwang zu klauen? Ja. Ja? Und zwar ist es bei mir also so, dass ich inzwischen, ich bin ja schon etwas älter, aber ich laufe also inzwischen schon seit über 30 Jahren clownerweise durch die Gegend. Seit 30 Jahren? Ja, seit mehr als 30 Jahren. Also als Kind angefangen, kann man sagen, ja. Als Kleinkind. Als Kleinkind. Und inzwischen ist es eben so, dass ich also auch aufgrund meiner ganzen Stählerei mehrere Monate, beziehungsweise inzwischen durch die mehreren Inhaftierungen eigentlich schon Jahre inhaftiert gewesen bin. Mhm. Und es ist einfach so, ich möchte halt irgendwo dieses Problem auch angehen. Ja, Zwischenfrage erstmal, was klaust du denn so? Im Grunde genommen gibt es da keine Vorliebe. Ja. Ja, es ist also, es können Lebensmittel sein, es können Bücher sein, Werkzeuge, Dinge des täglichen Bedarfs, Gebrauchs. Also Kleinkram, es kann viel Kleinkram sein. Was war das Größte und Teuerste oder das Teuerste, was du bisher geklaut hast, sagen wir es mal so? Das Größte und Teuerste, ein PKW. Ein PKW? Ja. Na, das ist ja schon heftig. Mhm. Mhm. Und wenn du so auf Tour gehst und klaust, sind das Sachen, die du wirklich brauchst? Oder ist das einfach nur so eine Sucht zu klauen und die Sachen liegen dann irgendwo in der Ecke oder du schmeißt sie gar weg? Eigentlich sind es Dinge, die ich hinterher nicht unbedingt selber benutze oder brauche. Ja. Das heißt also, ich verschenke sie zum Teil, beziehungsweise werfe sie wirklich in den nächsten Mülleimer. Ja. Oder aber auch, es gibt Dinge, die auch heute noch bei mir vorhanden sind, die ich auch teilweise nutze. Oder aber dein Keller ist voll mit Gerümpel. Das auch, das ist nicht unbedingt geklauter Gerümpel. Wie viel Mal in deinem Leben bist du nun schon verurteilt worden wegen Diebstahl? Also mindestens 30 Mal. Mindestens 30 Mal? Ja. Das ist ja wirklich heftig. Mein Strafregisterauszug, den lesen die schon gar nicht mehr komplett vor, wenn es zu einer Verhandlung ist. Wann warst du das letzte Mal im Knast? Vor circa anderthalb Jahren bin ich aus der Strafhaft entlassen worden. Hm. Immer nur wegen Diebstahl? Ja. Ja. Also ein Großteil Eigentumsdelikte. Inzwischen kamen auch andere Sachen hinzu, wie Fahren ohne Fahrerlaubnis oder ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Aber in der Regel eigentlich Diebstahl. Seit deiner letzten Entlassung aus dem Knast, wie viel Mal hast du seitdem wieder geklaut? Das werden einige hundert Male sein. Einige hundert Male. Und bist nicht erwischt worden? Nein, bis jetzt bin ich nicht erwischt worden, beziehungsweise ich konnte Verhandlungen mit Geldstrafen noch beenden oder es kam zu einer Bewährungsverurteilung, obwohl ich noch eine Bewährung offen hatte oder solche Dinge. Wo stiehlst du denn hauptsächlich? In der Regel in Geschäften, in Läden. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich meinte jetzt in großen Kaufhäusern oder eher in kleineren Läden. Das ist unterschiedlich. Also Größe, also das, was hier vor Ort ist oder auch wenn ich irgendwo anders in größeren Städten bin, ist unterschiedlich. Einzelhandelsgeschäfte, also Fachgeschäfte, Baumärkte, große Kaufhäuser wie Horten, Kaufhof, was weiß ich. Wo stiehlt es sich für dich am einfachsten? Also am häufigsten, sage ich mal, habe ich in Baumärkten gestohlen, weil da auch je nachdem kleinere Teile mitzunehmen sind, wie ein Paketchen Schrauben oder sonstige Dinge, weil es geht im Endeffekt ja nicht um das Besitzen des Gegenstandes, sondern es geht einfach nur darum, die Spannung, die sich bei mir aufgebaut hat, irgendwo abzubauen, zu entladen und dann das Teil letztendlich irgendwo, ganz sinnlose Diebstähle sind so klassische Geschichten bei mir. Ich gehe selbst in eine Stadtbücherei und klaue mir dort ein Buch, obwohl ich im Grunde genommen nur meinen Leserausweis auf die Theke legen bräuchte, um zu sagen, ich möchte das gerne mitnehmen nach Hause, um es zu lesen. Verrückt. Nehmen wir den Baumarkt nochmal. Du bist im Baumarkt und klaust vielleicht, weiß ich jetzt, einen Brausekopf für die Dusche. Ja. Den kann man ja irgendwie in die Tasche stecken oder irgendwo in die Hose stecken. Gehen auch Bohrmaschinen oder größere Dinge. Okay, das Ding klaust du. Geht das sehr schnell oder guckst du dich großartig erst um oder zack, zack und du hast es? Ich überlege nicht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt bei meinen Diebstählen gezielt losgehe und sage, ich brauche jetzt was, was ich. Ich sage jetzt mal, bleib mal beim Baumarkt eine Bohrmaschine oder einen Bohrer, um es klein zu halten. Ja. Und weiß jetzt so, da hinten gibt es den und den Baumarkt oder da gibt es den und den Baumarkt und da geht es vielleicht sogar etwas leichter oder was weiß ich nicht. Sondern es ist in der Regel so, dass ich also je nachdem, wenn ich unterwegs bin, irgendwann das Problem habe, dass ich irgendwas in meinen Taschen wiederfinde, nachdem ich aus dem Laden rausgehe. Ach so, du machst das gar nicht so ganz bewusst? Nein, ich wollte dich nicht. Die Stelle, die ich bewusst begehe. Es gibt aber auch Diebstähle, wo ich hinterher selber sage, also meine Güte, was willst du mit dem Scheiß? Ich wollte darauf hinaus, was das für ein Gefühl ist. Wenn du nur so ein Ding eingesteckt hast, dann geht man zur Kasse und steht an der Kasse. Zitterst du dann? Offensichtlich nicht, wenn du gar nicht weißt, dass du was eingesteckt hast. Es gibt Situationen, in denen ich recht aufgeregt bin, aber in der Regel bin ich relativ ruhig. Aber wenn du es nicht weißt, dass du klaust, dann verstehe ich das nicht mit dem Spannung aufbauen und Spannung entladen. Mhm. Wie ist das dann zu verstehen? Es ist also nicht so, dass ich bewusst Dinge dann mitnehme, sondern es gibt also Situationen, in denen ich, nachdem ich aus dem Laden komme, irgendwann in meine Tasche greife und etwas aus meiner Tasche heraushole, was da vorher nicht drin war. Also hat das Unterbewusstsein das Ganze gesteuert und was ist das für ein Gefühl, wenn das Zeug dann in der Hand hast und du bist draußen in Sicherheit? Kurzfristig ein gutes Gefühl? Nein, eigentlich nicht, weil irgendwo setzt ja dann doch die Überlegung ein, meine Güte, du hast schon wieder das Risiko, bist du schon wieder eingegangen, dass du für eine gestohlene Tafel Schokolade ein Jahr Freiheitsstrafe kriegst. Gibt es denn in diesem Stehlvorgang, Vorbereitung, die Tat selbst, das Rausschmuggeln, das Entdecken hinterher oder das Rausholen wieder, gibt es da einen Moment, wo du ein gutes Gefühl dabei hast? Oder eine Spannung, eine gute Spannung empfindest? Ja. Welcher Moment ist das? Der Moment, bevor ich den Artikel, den ich dann nicht bezahlen werde, einstecke. Wo ich mir dann auch irgendwo relativ sicher bin, dass mich dabei keiner beobachtet oder sonst irgendetwas. Hast du eine Familie? Nicht mehr. Ist die Familie wegen dieser Geschichten zerbrochen? Nicht nur deshalb, aber auch unter anderem deshalb. Weil immer wieder alle paar Monate oder alle paar Jahre ein paar Monate in Haft. Klar. Ja, heißt Familie auch, dass du Kinder hast? Ja. Wie viel? Zwei. Wie alt sind die? Der Ältere ist jetzt 17 und der Jüngere ist 8. Weiß der Ältere, was der Papa macht? Ja, der Jüngere auch. Die haben mich ja beide schon im Knast besucht. Und wie ist dein Kontakt zu den Kindern? Im Moment sehr schwierig. Schämen die sich für dich auch? Der Papa ist eigentlich nicht unbedingt. Das Problem, was ich im Moment mit ihnen habe, ist, der Jüngere hat also jetzt auch das Problem, dass er inzwischen im Heim untergebracht ist, weil er eben auch Auffälligkeiten hat, wobei es bei ihm anders begründet ist. Bei ihm ist das sogenannte ADS diagnostiziert worden, vor Jahren schon. Da gibt es jetzt im Moment einfach das Problem, dass er relativ unregelmäßig nach Hause kommt. Ah ja. Lass uns nochmal auf dich zu sprechen kommen. Wenn man so lange sich mit so etwas rumschlägt, und so wie du es mir jetzt geschildert hast, ist das ja wirklich ein tief verwurzeltes psychisches Problem. Ja, das ist etwas, was man sich halt angewöhnt hat, wie Zähne putzen und es dann einfach nicht mehr. Ich würde fast das wirklich vergleichen mit einer Heroinsucht, mit einer Spielsucht oder weiß ich was. Also ein ganz, ganz eindeutiges Suchtverhalten. Hat dich denn irgendwann mal im Laufe deiner Gerichtskarrieren auch irgendwann mal ein Richter, ein Staatsanwalt, irgendjemand mal auf die Idee gebracht, gehen Sie mal zu einem guten Psychotherapeuten? Das ist inzwischen sogar eine Bewährungsauflage von mir. Ja, und machst du das? Das Problem ist, ich finde keinen Therapieplatz. Oder das, was ich bisher angeleiert habe, hat nicht dazu geführt. Ja? Was heißt warst du schon in einer Therapie? Ich habe schon eine Gesprächstherapie mal begonnen. Wie lange? Wie viel mal warst du da? Da war ich circa irgendwas zwischen 3 Monaten und 6 Monaten. Die ist aber dann aufgrund einer Inhaftierung von mir abgebrochen worden, weil ich da dann halt nicht mehr hingehen konnte. Dann gab es, im Vollzug hat man sich dann auch irgendwo versucht zu bemühen, es gab eine sogenannte therapeutische betreute Wohngruppe. Ja. Da gab es dann auch die Möglichkeit, mit einem Sozialarbeiter beispielsweise Gespräche wöchentlich zu führen. Ja, ist ja vielleicht ganz nett, aber das reicht nicht. Das hat aber auch nicht allzu viel gemacht. Nee, das bringt doch nichts. Nein, also nichts gegen die Gespräche, die Sozialarbeiter führen, aber da muss wirklich jetzt ein richtiger Fachmann rein. Dir ist klar, was ich dir jetzt empfehlen werde. Und wenn man so lange, wenn das so eingebrannt ist, das ist ja ein komplett ritualisiertes Verhalten, was du da an den Tag legst, da auszubrechen, ich erahne, was das für eine gigantische Anstrengung für dich bedeutet. Wenn du 30 Jahre so gelebt hast, 30 Jahre aus dem Hamsterrad raus jetzt zu gehen, ist wahnsinnig aufwendig und anstrengend. Ja. Das funktioniert nur, wenn du es wirklich willst. Und das funktioniert nur, wenn du wirklich einen guten Therapeuten hast, der das kann und der dich zu nehmen weiß und den du ernst nimmst. Mhm. Dann hast du nochmal eine Chance auf ein vernünftiges Leben. Ja, das ist mir klar. So, und die fachliche Beratung jetzt von wegen, ich finde keinen richtigen Platz, was du gerade gesagt hast. Die fachliche Beratung wird jetzt meine Psychologin übernehmen. Ich kann dir nur von meiner Seite aus nochmal so zusprechen und zu sagen, und sagen, Stefan, das ist das die einzige Chance, die du hast. Ja. Ich glaube, dir hilft gar nichts anderes mehr. Mhm. Bist du denn richtig bereit auch? Ja, ich kann nicht mehr anders dort so. Vor allen Dingen, weil ich mittlerweile mein Leben auch einschränke. Ich gehe kaum mehr aus dem Haus oder wenn ich aus dem Haus gehe, versuche ich in Begleitung zu gehen, weil dann passiert es weniger, ja, dass ich Diebstähle begehe. Ja, ansonsten versuche ich also Dinge mir besorgen zu lassen oder aber Einkäufe in mit anderen zu erledigen, solche Dinge. Also ich versuche nicht mehr unbedingt alleine durch die Stadt zu ziehen und in Geschäfte zu gehen, nur schränkt es natürlich auch dementsprechend ein bisschen ein. Natürlich. Was machst du denn im Moment überhaupt? Von was lebst du? Ich lebe im Moment von Hartz IV. Ja. Ja, und hast du denn auch nicht so aus, dass ich also irgendwo in absehbarer Zeit in meinem Beruf nochmal was bekomme. Was hast du gelernt? Ich habe mehrere Berufe und bin jetzt im gewerblich-technischen Bereich am Suchen. Okay, so. Aber ich glaube, das ist alles Unsinn, solange du dein Grundproblem nicht knackst. Mhm. Und das musst du machen. Ja. Und da musst du, glaube ich, alle Energie reinpumpen, die du jetzt zur Verfügung hast. Mhm. Und auch mit Zähne, mit zusammengebissenen Zähnen dann dieses Ding durchziehen. Ja. Vielleicht sogar stationär. Mhm. Das weiß ich nicht, müssen wir jetzt mal gucken. Ja. Das wird jetzt meine Psychologin dir mal im Detail erklären, was am klügsten ist. Du legst auf, lieber Stefan, und die Simone, meine Psychologin, ruft dich an. Gut. Alles Gute und toi toi toi wünsche ich. Ja, und danke nochmal, ja, und mach weiter so, wie du es bisher gemacht hast. Vielen Dank, Stefan. Tschüss. Tschüss. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Mein Kind wird sterben. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, mit Eltern sprechen, deren Kind sehr schwer krank ist, vielleicht verunfallt ist und wo vorherzusehen ist, dass das Kind bald sterben wird. Ihr könnt uns mailen unter domian@wdr.de oder morgen dann ab 0 Uhr anrufen und um 1 beginnt die Sendung. Ja, jetzt haben wir noch eine Minute Zeit. Jetzt haben wir noch eine Minute Zeit. Ich begrüße mal einfach ganz kurz die Alice. Alice ist 76. Hallo Alice. Guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Ich freue mich ja so, mit dir sprechen zu dürfen. Ja, jetzt haben wir ganz... Wir haben beide 99 schon mal zusammen gesprochen. Ist das wahr? Hallo. Hallo? Ja, 99. Ja. Aber jetzt haben wir nur ganz wenig Zeit. Ja, ich weiß. Ich bin frisch verliebt und wieder in einen Jüngeren. Das war damals das Thema auch. Und ich bin ja mit dir auch Verbindung schriftlich. Dein Team ist ja immer so lieb und schreibt mir. Ja. Ich war jetzt sehr, sehr lange krank. Ja. Und habe meinen Freund, der heißt Michael, im Klinikum am Obern kennengelernt. Wie alt ist denn der Freund? Der ist 47. Der ist 47 und ja, du bist 76. Ich habe immer ein Glück, so eine junge Männer. Ich weiß auch nicht, warum. Wie lange seid ihr, tuchtelt ihr beiden denn jetzt schon? Nein, wir tuscheln noch gar nicht. Also noch gar nicht? Er schläft zwar hier, aber jeder am eigenen Bett, okay? Also noch nichts zu laufen? Nein, aber kommt. Aber du würdest gerne. Da, was denkst du denn? Ich bin heiß. Wie Lumpi 14 oder wie das heißt. Julian, ich liebe dich, weißt du das? Freut mich. Du bist so ein interessanter Mann. Und vor allen Dingen liebe ich deine Stimme so sehr. Ich gucke dich ja jede Nacht. Aber das Kompliment muss ich mir gleich zurückgeben. Du hast aber auch eine verdammt scharfe Stimme, muss ich sagen. Oh, aber hallo. Schön. Aber hallo, früher. Aber hallo. Du wolltest mich ja mal besuchen. Wiener Kaffee ist ja nicht geworden. Der Kaffee ist ja kalt. Du bist eine Berlinerin, ne? Na, was denkst du aber denn? Hallo. Aber geboren in der Mark Brandenburg, aber eine Rucksack-Berlinerin. Sag mir doch mal, ich bin seit 49 schon in Berlin. Sag mir doch mal rasch, bist du guter Hoffnung, dass da was raus wird mit deinem Blabber? Sehr gute Hoffnung. Der liebt mich, der Mann. Also der hat ich auch liebe die, den hoch. Die Signale sind ausgesandt schon ja, von aber ihm. Was denkst du denn, was ich mir für Mühe gebe? Hast du eine Ahnung? Ich lerne ja von dir, von deinen Anrufern, wie die so umgehen mit Menschen. Manchmal staune ich ja. Wäre das ein Traum von dir, jetzt nochmal so eine richtige Affäre zu haben? Ja. Ja. Na hör mal, ich bin 76 jung. Ja, klar. Mensch. Du hast doch bestimmt Freundinnen, was sagen die dazu? Naja, Die sind dann eher skeptisch. Die sind ein bisschen neidisch. Die haben alles ältere Männer und ich habe immer junge Männer. Und du schleppst dann die jungen Knaben an. Ja. Naja, ich bin jedenfalls sehr glücklich und das wollte ich dir mitteilen. Das freut mich sehr, von dir zu hören. Und ich hoffe, dass du noch viel glücklicher wirst und deinen jungen Typ da bekommst und ihr so da richtig... Den kriege ich, du, da kannst du dich drauf lassen. Und dass er so richtig alles noch mal... Nicht mal verführen, das hältst du davon. Liebe Alice, ich muss Schluss machen, dieser ist vorbei. Ich freue mich, dass wir kurz haben reden können. Ja. Alles Liebe wünsche ich dir. Berlin, deine zweitliebste Stadt, Domian. Ganz genau.